das Haus eingerissen habt, als ihr meines zerstörtet. Und auf welchem Schiff nun wollt ihr über dieses weite Meer gelangen?« sagte er höhnisch. »Ein graues wird es sein. Und die Passagiere, sämtlich Gespenster!« Er lachte, aber seine Stimme klang wie rostiges Blech. »Auf mit dir, du Idiot!« schrie er den anderen Bettler an, der sich zu Boden gesetzt hatte, und schlug mit dem Stock auf ihn ein. »Kehrt um! Wenn diese feinen Herrschaften denselben Weg haben wie wir, dann nehmen wir einen anderen. Marsch! Oder du kriegst kein Stück Brotrinde zu Abend!« Er rollte jammernd vorüber. »Ich, armer alter Grima! Armer alter Grima! Immer nur Prügel und Schelte, wie ich den hasse, wenn ich ihn doch bloß verlassen könnte!« »Dann verlass ihn doch«, sagte Gandalf. Aber Schlangenzunge sah Gandalf nur einmal entsetzt aus seinen Triefaugen an und schlurfte rasch hinter Saruman her. Als das elende Paar an den Hobbits vorüberkam, blieb Saruman stehen und funkelte sie an, aber sie betrachteten ihn mitleidig. »Na, habt ihr auch euren Spaß, was, ihr Lümmel?« sagte er. »Euch kann es ja egal sein, was einem armen Mann alles so fehlt, nicht? Hauptsache, ihr habt, was ihr braucht, zu essen und schöne Kleider und vom besten Kraut für eure Pfeifen. Oh ja, ich weiß, wo ihr es herhabt. Aber für einen armen Mann habt ihr nicht mal eine Pfeife voll übrig, was?« »Ich würde Ihnen Kraut geben, wenn ich welches hätte«, sagte Frodo. »Sie können haben, was ich noch übrig habe«, sagte Merry. »Wenn Sie bitte einen Moment warten.« Er saß ab und wühlte in seiner Satteltasche. Dann reichte er Saruman einen Lederbeutel. »Nehmen Sie sich, was noch drin ist«, sagte er. »Es steht Ihnen zu, ich habe es aus den Trümmern von Isengard.« »Mein ist es, mein und für teures Geld gekauft«, rief Saruman und riss den Beutel an sich. »Dies ist nur ein Zeichen der Entschädigung, denn ihr habt viel mehr weggenommen, möchte ich wetten. Trotzdem, der Bettler muss dankbar sein, wenn ihm der Dieb von dem, was er ihm gestohlen hat, noch ein Almosen gibt. Na, geschieht euch recht, wenn ihr heimkommt und findet, dass die Dinge im Südviertel nicht so stehen, wie ihr es gern hättet. Möge das Kraut in eurem Lande lange knapp sein.« »Danke«, sagte Merry, »wenn das so ist, hätte ich gern meinen Beutel zurück, denn er gehört Ihnen nicht und hat mich auf weiten Reisen begleitet. Wickeln Sie sich das Kraut in irgendeinen Ihrer Lappen ein.« »Ein Dieb hat dem anderen nichts vorzuwerfen«, sagte Saruman, kehrte Merry den Rücken, gab Schlangenzunge einen Tritt und ging zum Wald hin davon. »Das habe ich gern«, sagte Pippin. »Redet von Diebstahl. Was könnten wir da erst sagen? Wegelagerei, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Entführung durch Orks.« »Aha«, sagte Sam. »Und gekauft«, hat er gesagt. »Ich frage mich, wie? Und was er über das Südviertel gesagt hat, hört sich nicht gut an. Es wird Zeit, dass wir heimkommen.« »Gewiss«, sagte Frodo. »Aber wir können es nicht beschleunigen, wenn wir Bilbo besuchen wollen. Ich gehe zuerst nach Bruchtal, komme, was da will.« »Ja, ich glaube, das ist am besten«, sagte Gandalf. »Aber schade um Saruman. Ich fürchte, ihm ist nicht mehr zu helfen. Er ist völlig verkommen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, dass Baumbart recht hat. Ich könnte mir vorstellen, zu irgendeiner schäbigen kleinen Gemeinheit ist er immer noch. Rechten Sie das nördliche Dunland, wo nun keine Menschen wohnten, obwohl es eine grüne, freundliche Gegend war. Der September mit goldenen Tagen und silbernen Nächten kam heran, und sie ritten gemächlich weiter bis zur Schwanfleet, wo sie die alte Furt östlich der Wasserfälle fanden, in denen der Fluss jäh ins Flachland stürzte. Ein Stück weit westlich, in einem Dunstschleier verborgen, lagen die Teiche und Inselchen, durch die sich der Fluss bis zu seiner Mündung in die Grauflut hindurchwand. Unzählige Schwäne nisteten dort in einem Schilfland. So zogen sie nach Eregion hinein, und endlich, an einem schönen Morgen, der die Nebel hell schimmernd zerstreute, sahen die Reisenden, als sie von ihrem Lager auf einem niedrigen Hügel nach Osten blickten, in den ersten Sonnenstrahlen drei Gipfel aufleuchten, die hoch hinauf durch die treibenden Wolken in den Himmel stießen. Caradhras, Celebdil und Fanuidhol. Sie waren wieder nah am Westtor von Moria. Hier nun blieben sie 7 Tage, denn ein weiterer schmerzlicher Abschied stand ihnen bevor. Bald würden Celeborn und Galadriel sich mit ihrem Gefolge nach Osten wenden, um über das Rothorntor und den Schattenbachsteig zum Silberlauf und hinab in ihr Land zu kommen. Sie waren so weit nach Westen mitgeritten, weil sie sich mit Elrond und Gandalf viel zu sagen hatten, und auch hier verweilten sie noch, um das Gespräch mit ihren Freunden fortzusetzen. Oft saßen sie, wenn die Hobbits längst schliefen, unter den Sternen beisammen, gedachten der entschwundenen Zeiten und all ihrer Freuden und Leiden in der Welt, oder hielten Rat im Hinblick auf künftige Tage. Wäre ein Wanderer zufällig vorübergekommen, hätte er kaum etwas gesehen oder gehört, und nur geglaubt, da säßen ein paar graue, in Stein gehauene Figuren, Denkmäler der vergessenen Bewohner eines nun entvölkerten Landes. Denn sie rührten sich nicht und sprachen auch nicht mit dem Munde, sondern gaben einander Einblick in ihr Inneres, und nur ihre Augen blitzten und funkelten, wenn ihre Gedanken vom einen zum anderen gingen. Aber schließlich war alles besprochen, und einstweilen trennten sie sich nun wieder, bis zu der Zeit, wenn die 3 Ringe hinscheiden müssten. Schnell tauchten die grauen Mäntel der Elben aus Lorien zwischen die Felsen und Schatten ein, als sie zu den Bergen davonritten. Und die Zurückbleibenden, die nach Bruchtal wollten, saßen noch auf dem Hügel und blickten ihnen nach, bis aus dem dichter werdenden Nebel ein Blitz aufleuchtete. Und dann sahen sie nichts mehr. Frodo wußte, daß Galadriel zum Zeichen des Abschieds ihren Ring hochgehalten hatte. Sam wandte sich ab und seufzte, »Wenn ich doch auch wieder nach Lorien könnte!« abends auf die Hochmoore und standen plötzlich, wie es den Reisenden dort immer erging, am Rand des tiefen Bruchtales und sahen weit unten die Lampen in Elronds Haus schimmern. Und sie ritten hinab, kamen über die Brücke und an die Tür, und im Haus war alles Licht und Gesang und Freude über Elronds Heimkehr. Als erstes, bevor sie auch nur gegessen und sich gewaschen oder die Mäntel abgelegt hatten, gingen die Hobbits auf die Suche nach Bilbo. Sie fanden ihn ganz allein in seinem kleinen Zimmer. Es lag voller Papiere, Federn und Bleistifte. Bilbo aber saß im Sessel vor einem kleinen hellen Feuer. Er sah sehr alt aus und schien friedlich zu schlafen. Er schlug die Augen auf und sah sie an, als sie hereinkamen. »Hallo, hallo«, sagte er, »seid ihr wieder zurück? Ich hab doch morgen Geburtstag. Wie nett von euch! Wisst ihr, ich werde 129. Noch 1 Jahr, wenn mir's vergönnt ist, und ich ziehe mit dem alten Tuck gleich. Den würde ich gern noch übertrumpfen, aber man wird sehen.« Nach Bilbos Geburtstagsfeier blieben die 4 Hobbits noch ein paar Tage in Bruchtal. Lange saßen sie mit dem alten Freund zusammen, der sich nun meistens in seinem Zimmer aufhielt, außer bei den Mahlzeiten. Zu diesen kam er in der Regel immer noch sehr pünktlich, und nur selten einmal wachte er nicht rechtzeitig auf. Ums Feuer sitzend erzählten sie ihm einer nach dem anderen alles von ihren Reisen und Abenteuern, woran sie sich nur erinnern konnten. Zuerst gab er vor, sich Notizen zu machen, aber dann schlief er oft ein. Und wenn er aufwachte, sagte er, »Wie prächtig, wunderbar! Aber wo waren wir gerade?« Und dann erzählten sie ihre Geschichte von da an, wo er eingenickt war, noch einmal. Der einzige Teil, bei dem er wirklich wach und aufmerksam blieb, schien der Bericht über Aragorns Krönung und Vermählung zu sein. »Zur Hochzeit war ich eingeladen, natürlich«, sagte er, »und ich hatte lange genug darauf gewartet. Aber irgendwie, als es dann soweit war, da hatte ich hier so viel zu tun, und packen ist ja so lästig.« Als fast 2 Wochen vergangen waren, blickte Frodo morgens aus dem Fenster und sah, dass es Nachtfrost gegeben hatte. Die Spinnweben waren weiß bereift. Da begriff er, dass er aufbrechen und von Bilbo Abschied nehmen musste. Das Wetter, nach einem der herrlichsten Sommer, an die man sich nur erinnern konnte, war immer noch schön und mild, aber inzwischen war es Oktober, und bald würde es wieder stürmen und regnen. und sie hatten noch eine weite Reise vor sich. Doch war es nicht wirklich der Gedanke ans Wetter, der ihn unruhig machte. Er hatte ein Gefühl, dass es Zeit wurde, ins Auenland zurückzukehren. Sam spürte es auch. Erst am letzten Abend hatte er gesagt, »So, Herr Frodo, wir sind weit herumgekommen und haben allerhand gesehen, aber besser als hier war es, glaube ich, nirgends. Versteh mich recht, hier gibt es von allem etwas, Auenland und goldener Wald, Gondor und königliche Paläste, Wiesen, Wirtshäuser und Berge, alles an einem Ort. Und doch habe ich irgend so ein Gefühl, wir sollten sehen, dass wir bald weiterkommen. Ehrlich gesagt, ich mache mir Sorgen um den Ohm.« »Ja, von allem etwas, Sam. Außer vom Meer«, hatte Frodo geantwortet. Und jetzt wiederholte er es sich. »Außer vom Meer«, sprach Frodo mit Elrond, und sie verabredeten, dass die Hobbits am nächsten Morgen aufbrechen würden. Zu ihrer Freude sagte Gandalf, »Ich denke, ich werde mitkommen, wenigstens bis nach Bree. Ich muss mit Butterblüm reden.« Am Abend gingen sie zu Bilbo, um Ade zu sagen. »Na, wenn ihr meint, ihr müsst fort, dann müsst ihr«, sagte er. »Schade, ihr werdet mir fehlen. Es ist einfach schön zu wissen, dass ihr in der Nähe seid. Aber ich werde immer so schläfrig.« Dann schenkte er Frodo Stich und sein Mithrilhemd, denn er hatte vergessen, dass er ihm beides schon früher geschenkt hatte, und außerdem gab er ihm drei Bücher mit alten Sagen und Berichten, die er zu verschiedenen Zeiten in seiner spinnenbeinigen Handschrift angefertigt hatte. Und auf den roten Buchrücken stand »Übersetzungen aus dem Elbischen von B. B. Sam schenkte er einen kleinen Beutel Gold. »Fast der letzte Batzen Drachengold vom alten Smaug«, sagte er. »Kannst du vielleicht gebrauchen, wenn du ans Heiraten denkst, Sam.« Sam wurde rot. »Für euch Jungens habe ich nicht mehr viel«, sagte er zu Merry und Pippin, »außer guten Ratschlägen.« Und nachdem er sie damit reichlich versehen hatte, schloss er mit einer letzten auenländischen Weisheit. »Passt auf, dass euch die Köpfe nicht aus den Hüten wachsen. Und wenn ihr nicht bald aufhört zu wachsen, werden euch die Hüte und Kleider teuer zu stehen kommen.« »Aber wenn du doch den alten Tuck übertrumpfen willst«, sagte Pippin, »warum sollten wir dann nicht versuchen, es mit dem Bullenrassler aufzunehmen?« Bilbo lachte, und dann zog er zwei schöne Pfeifen aus der Tasche, die Mundstücke von Perlmutt und die Einfassung aus fein gehämmertem Silber. »Denkt an mich, wenn ihr sie anzündet«, sagte er. »Die Elben haben sie für mich gemacht, aber ich rauche jetzt nicht mehr.« Und gleich darauf nickte er ein und schlief ein Weilchen. Und als er wieder aufwachte, sagte er, »Na, wo waren wir gerade?« »Ach ja, natürlich bei den Geschenken. Da fällt mir ein. Was ist denn eigentlich aus meinem Ring geworden, Frodo, den du mitgenommen hast?« »Ich hab ihn verloren, mein guter Bilbo«, sagte Frodo. »Losgeworden bin ich ihn. Das weißt du doch.« »Wie schade«, sagte Bilbo. »Ich hätte ihn gern noch mal gesehen.« »Aber nicht doch, wie blöd von mir! Dazu warst du ja fortgegangen, klar, um ihn loszuwerden. Aber mir schwirrt schon alles durcheinander im Kopf herum, weil noch so viele andere Sachen damit verquickt sind. Aragorns Erbe und der Weiße Rat, Gondor und diese Reiter von Rohan, Südländer und Olifanten. Hast du wirklich einen gesehen, Sam? Und Höhlen und Türme und goldene Bäume und was nicht noch alles?« Offenbar bin ich damals von meiner Reise zu schnurstracks wieder heimgekehrt. Gandalf hätte mir noch ein bisschen mehr von der Welt zeigen sollen. Aber dann wäre die Auktion vorüber gewesen, bevor ich zurückkam. Und ich hätte noch mehr Ärger gehabt. Jedenfalls, jetzt ist es zu spät. Und ich glaube, es ist ja auch viel bequemer, wenn ich hier sitze und mir alles anhören kann. Hier am Feuer ist es gemütlich. Das Essen ist gut. Und die Elben sind da, wenn man sie sehen will. Was will man mehr? Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann, zur Ferne hin, zum fremden Ort, ihr folge, denn wer wandern kann. Und einem neuen Ziel sich weint, zu guter Letzt auf müdem Schuh, kehr ich zur hellen Lampe ein, im warmen Haus zur Abendruh. Und als Bilbo die letzten Worte vor sich hin summte, sank ihm der Kopf auf die Brust herab, und er schlief fest. Der Abend dunkelte ins Zimmer herein, und das Feuer schien heller zu brennen. Und sie sahen Bilbo zu, wie er schlief, und sahen, wie er im Schlaf lächelte. Eine Weile blieben sie stumm sitzen. Dann blickte Sam sich im Zimmer um, betrachtete die an den Wänden tanzenden Schatten und sagte leise, »Ich glaube nicht, Herr Frodo, dass er viel geschrieben hat, während wir fort waren. Er wird unsere Geschichte nun nicht mehr aufschreiben.« Da schlug Bilbo ein Auge auf, fast als hätte er zugehört. »Ihr seht ja, ich werde immer so schläfrig«, sagte er. »Und wenn ich mal zum Schreiben komme, dann schreibe ich am liebsten eigentlich nur noch Gedichte. Ich frage mich, Frodo, mein Junge, ob es dir viel ausmachen würde, hier noch ein bisschen aufzuräumen, bevor du gehst? Suche all meine Notizen und Papiere zusammen und mein Tagebuch auch und nimm sie mit, wenn du willst. Du siehst ja, ich habe nicht mehr viel Zeit fürs Auswählen und Zusammenstellen und all sowas. Lass dir von Sam dabei helfen. Und wenn du alles ein bisschen in Form gebracht hast, dann komm noch mal wieder und ich sehe es durch. Allzu kritisch werde ich nicht sein.« »Natürlich mache ich«, sagte Frodo, »und natürlich komme ich bald wieder. Jetzt ist es ja nicht mehr gefährlich. Jetzt haben wir einen richtigen König, und der macht auch die Straßen bald wieder sicher.« »Danke, mein Junge«, sagte Bilbo, »da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen.« Und mit diesen Worten schlief er wieder fest ein. Am nächsten Tag nahmen Gandalf und die Hobbits von Bilbo noch einmal in seinem Zimmer Abschied, denn draußen war es kalt, und dann sagten sie Elrond und seinem ganzen Hausvolk Lebewohl. Als Frodo schon auf der Schwelle stand, wünschte Elrond ihm eine gesegnete Reise und sagte, »Ich glaube, Frodo, du brauchst nicht wiederzukommen, es sei denn, du kämest sehr bald. Denn etwa zu dieser Jahreszeit, wenn die Blätter sich golden färben, ehe sie fallen, kannst du Bilbo in den Wäldern des Auenlandes erwarten. Ich werde bei ihm sein.« Niemand anders hörte diese Worte mit, und Frodo behielt sie für sich. Heimwärts. Endlich konnten die Hobbits den Blick zur Heimat hinwenden. Sie brannten darauf, das Auenland wiederzusehen. Doch zuerst ritten sie nur langsam, denn Frodo ging es nicht gut. Als sie an die Brünenfurt kamen, hatte er angehalten und sich offenbar gescheut, in den Fluss zu reiten. Und sie bemerkten, dass seine Augen eine Zeit lang die Gefährten und die Dinge um ihn nicht zu sehen schienen. Den ganzen Tag war er sehr still. Es war der 6. Oktober. »Hast du Schmerzen, Frodo?« fragte Gandalf leise, der neben ihm ritt. »Nun ja«, sagte Frodo, »in der Schulter, die Wunde schmerzt, und die Erinnerung an das Dunkel macht mir schwer zu schaffen. Es war heute vor einem Jahr.« »Oh weh! Es gibt Wunden, die nicht völlig geheilt werden können«, sagte Gandalf. »Ich fürchte, das gilt auch für meine«, sagte Frodo. »Es gibt keine echte Heimkehr. Auch wenn ich wieder ins Auenland komme, wird es für mich nicht mehr dasselbe sein, denn ich bin nicht mehr dasselbe. Messer, Stachel und Zahn haben mich verwundet, und die Bürde hat mich erschöpft. Wo soll ich Ruhe finden?« Gandalf antwortete nicht. Bis zum Ende des nächsten Tages waren der Schmerz und das Unwohlsein vergangen, und Frodo war wieder bester Laune, als erinnere er sich gar nicht mehr an den finsteren vorigen Tag. Danach ging alles gut, und die Tage verstrichen rasch, denn sie ritten gemächlich und gönnten sich oft eine Rast in dem schönen Waldland, wo das Laub rot und gelb in der Herbstsonne leuchtete. Schließlich kamen sie zur Wetterspitze, eines Tages, als der Abend schon näher rückte, und der Schatten des Berges dunkel über der Straße lag. Da drängte Frodo zur Eile. Er wollte den Berg nicht ansehen und ritt mit gesenktem Kopf durch seinen Schatten, den Mantel eng um den Leib gezogen. In der Nacht schlug das Wetter um. Ein Wind von Westen trug Regen heran und blies laut und kalt über das Land, und die gelben Blätter wirbelten durch die Luft wie Vögel. Als sie zum Chetwald kamen, waren die Zweige schon fast kahl, und ein dichter Regenschleier entzog den Breeberg ihren Blicken. So kam es, dass die Reisenden gegen Abend eines feuchten, stürmischen Tags Ende Oktober die Steigung der Straße vor dem Südtor von Bree hinaufritten. Das Tor war fest verschlossen, der Regen peitschte ihnen ins Gesicht, niedrige Wolken jagten am dunkelnden Himmel vorüber, und sie waren ein wenig enttäuscht, denn sie hatten einen gastlicheren Empfang erwartet. Sie mussten etliche Male rufen, ehe der Torhüter herauskam, und er hatte einen dicken Knüppel in der Hand. Er schaute sie ängstlich und argwöhnisch an. Aber als er Gandalf erkannte und sah, dass seine Begleiter trotz ihrer seltsamen Kleidung Hobbits waren, wurde er freundlicher und begrüßte sie. »Kommen Sie rein«, sagte er und schloss das Tor auf. »Hier draußen in der Kälte und Nässe wollen wir nicht lange reden, ein brutales Wetter. Aber der alte Gerstl wird Sie im Pony schon unterbringen, und da hören Sie alles, was es zu hören gibt.« »Und da hören Sie dann später alles, was wir zu sagen haben, und noch einiges mehr«, sagte Gandalf und lachte. »Was macht Heinrich?« Der Torhüter machte ein finsteres Gesicht. »Ist weg«, sagte er. »Aber da fragen Sie lieber Gerstenmann. Guten Abend.« »Guten Abend auch«, sagten sie und traten ein. Und dann bemerkten sie hinter der Hecke am Straßenrand eine neugebaute, lange und flache Hütte, aus der eine Anzahl Menschen herausgekommen waren, die sie über den Zaun nun neugierig anstierten. Als sie zu Lutz Farnrichs Haus kamen, war die Hecke davor zertreten und verwildert, und alle Fenster waren vernagelt. »Meinst du, mit dem Apfel damals hast du ihn getötet, Sam?« sagte Pippin. »Das wage ich nicht zu hoffen, Herr Pippin«, sagte Sam, »aber was aus dem armen Pony geworden ist, das möchte ich gern wissen. An Lutz habe ich manches Mal gedacht, wie die Wölfe da geheult haben und all das.« Pony. Und es sah wenigstens äußerlich unverändert aus. Und hinter den roten Vorhängen an den unteren Fenstern brannten Lichter. Sie klingelten, und Nob kam an die Tür, öffnete sie einen Spalt weit und lugte heraus. Als er sie unter der Laterne stehen sah, schrie er auf vor Überraschung. »Herr Butterblüm, Chef«, rief er, »Sie sind wieder da!« »So, so!« »Denen werde ich heimleuchten«, hörte man Butterblüms Stimme, und schon kam er selbst herausgestürzt mit einer Keule in der Hand. Aber als er sah, wer sie waren, hielt er jäh an, und seine wutentbrannte Miene ging in den Ausdruck strahlender Freude und Verwunderung über. »Nob, du flaumschädliger Idiot«, rief er, »kannst du alte Freunde nicht mit Namen anmelden? Wie kannst du mir so einen Schreck einjagen in Zeiten wie diesen?« »So, so, und wo kommt ihr denn her? Ich hätte nie gedacht, dass ich einen von Ihnen noch mal wiedersehe. Kann man ja auch nicht erwarten, wenn Sie in die Wildnis gehen, mit diesem Streicher und all den schwarzen Kerlen in der Nähe. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Und über keinen mehr als über Gandalf. Nur herein, nur herein. Dieselben Zimmer wie letztes Mal sind frei, stehen ja überhaupt die meisten Zimmer leer heutzutage. Lässt sich nicht verheimlichen, werden Sie ja selbst früh genug sehen. Und ich schau gleich mal, was sich machen lässt zum Abendessen, so bald wie möglich. Hab zu wenig Personal im Moment. Hey, Nob, du Penner! Sag Bob, er soll... Ach, ich hab ja vergessen, Bob ist nicht mehr da, geht abends immer zu seinen Leuten nach Hause. Na schön, dann bringst du die Ponys der Herrschaften in den Stall, Nob. Gandalf, dir macht's doch sicher nichts aus, wenn du dein Pferd selbst in den Stall bringst. Schönes Tier, hab ich dir schon mal gesagt, als ich's das erste Mal gesehen hab. Na, rein mit euch, macht's euch bequem. Herrn Butterblüms Redeschwall jedenfalls war unverändert. Und auch was das atemlose Herumrennen anging, schien er noch ganz der Alte zu sein. Doch es war kaum jemand zu sehen, das ganze Haus war still, und aus der großen Schankstube kam nur ein leises Gemurmel von zwei, drei Stimmen. Und das Gesicht des Wirtes, näher besehen im Schein der zwei Kerzen, die er anzündete und vor ihnen hertrug, hatte einige Sorgenfalten mehr bekommen. Er führte sie über den Gang zu dem kleinen Nebenzimmer, wo sie vor mehr als einem Jahr jene sonderbare Nacht verbracht hatten, und sie folgten ihm ein wenig beunruhigt, denn es war nicht zu übersehen, dass der alte Gerstenmann gute Miene zu irgendeinem bösen Spiel machte. Es war alles nicht mehr, wie es mal gewesen war. Wie vorauszusehen, kam Herr Butterblüm nach dem Essen zu ihnen ins Nebenzimmer, um sich zu erkundigen, ob alles zu ihrer Zufriedenheit gewesen sei. Und das war es gewesen. Jedenfalls war am Bier und an den Speisen im Pony kein Zeichen eines Niedergangs zu bemerken. »Ich will mich nicht erdreisten, Sie heute Abend noch in die Schankstube zu bitten«, sagte Butterblüm. »Sie werden müde sein, und viele Gäste sind sowieso heute nicht da. Aber wenn Sie vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde für mich Zeit hätten, würde ich sehr gern einiges mit Ihnen bereden, in aller Stille und ganz unter uns.« »Genau das wollen auch wir«, sagte Gandalf. »Wir sind nicht müde. Wir haben uns nicht überanstrengt. Nass waren wir, durchgefroren und hungrig, aber all dem hast du abgeholfen. Komm, setz dich zu uns. Und wenn du etwas Pfeifenkraut hast, bist du uns noch mehr willkommen.« »Na, wenn du etwas anderes wünschtest, wäre mir wohler«, sagte Butterblüm. »Das ist gerade eins von den Dingen, die bei uns knapp sind. Weil wir nämlich nur noch das haben, was wir selbst anbauen, und das ist zu wenig. Aus dem Auenland war in letzter Zeit keines zu bekommen. Aber mal sehen, was sich machen lässt.« Als er wiederkam, brachte er ihnen genug für ein paar Tage, ein Bündel ungeschnittene Blätter.